8.18 Uhr ist es. Sie hören Studio 9 hier im Deutschlandradio Kultur. Und donnerstags um diese Zeit, da wollen wir ja immer erfahren, welche neuen Filme in die Kinos kommen. Das tun wir auch heute. Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke ist im Studio. Schönen guten Morgen. Morgen. Der erste Film, der jetzt in die Kinos kommt, der befasst sich mit einem Mann und einer Geschichte, die ich ganz toll finde. Da habe ich mehrere Bücher drüber gelesen. Nämlich Alan Turing, das war also ein Rechenmaschinenerfinder und vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg der Knacker des Enigma-Codes. Und dieser Film, der heißt The Imitation Game. Und gespielt wird diese Figur von Benedict Cumberbatch. Das ist ja der geniale Sherlock Holmes, den viele aus der britischen Fernsehserie kennen. Wie macht er das denn? Ja, man könnte eigentlich denken, dass Benedict Cumberbatch Sherlock Holmes der Enkel von Alan Turing ist. Also beide sind Genies, beide haben aber auch was Autistisches und beide haben eigentlich nur Verachtung für die Menschen übrig, die ihren genialischen Gedankengängen nicht folgen können. Aber während Sherlock Holmes noch was Lässiges, Cooles hat, ist eben dieser Alan Turing, der hat auch so eine ganz paradoxe Körperhaltung schon. Also er hat immer so hochgezogene Schultern, aber gleichzeitig guckt er auf alle nur von oben nach unten so herab. Und was ich so ganz geschickt finde bei dem Film ist, wie diese Figur des Alan Turings trotzdem als Sympathieträger aufgebaut wird. Also wir lernen ihn dabei kennen, wie er diese Truppe zusammenstellt und er ist eigentlich nur harsch, unfreundlich, zynisch und dann gibt es aber immer wieder Rückblenden in seine Kindheit und damit bekommt man mit, dass sie eben sehr traumatisch war, dass er früh sein homosexuelles Begehren entdeckt hat, was er aber natürlich nie leben oder aussprechen konnte. Gleichzeitig kriegt man in diesen Rückblenden aber auch schon diesen Zwangscharakter mit, also der sozusagen die Welt immer in mathematische Formeln schon zerlegt hat. Und Sie haben es ja schon gerade gesagt, diese Geschichte ist enorm spannend. In groben Zügen kennen wir die natürlich auch alle. Und deshalb liegt natürlich die ganze Zeit auch schon eine Spannung in der Luft und man fragt sich, wann und wie wird er es genau machen? Und gleichzeitig geht es in dem Film natürlich auch darum, dass dieser Mann, der ja eigentlich dazu beigetragen hat, dass der Krieg beendet werden konnte, nach 1945 nicht als Held gefeiert wurde, sondern wegen seines homosexuellen Begehrens vor Gericht musste. Es scheint also Benedict Cumberbatch zu gelingen, diese Figur also in allen ihren Facetten darzustellen, mit Ängsten und Zweifeln. Wie sieht es dann mit dem Rest des Films aus? Ja, man könnte sagen, klassisch konventionell. Also es ist so sehr gediegen alles. Ich finde die Ausstattung und die Kostüme schon sehr präzise gezeichnet. Ich bin auch ganz dankbar, dass London während des Zweiten Weltkrieges, dass uns das nicht mit digitalen Bildern nachgestellt wird, sondern es bleiben alles reale Kostüme. Dann gibt es auch noch so eine Musik, die sehr gediegen auch ist, die uns aber auch gleichzeitig so diktiert, wann wir was zu fühlen haben. Also es ist schon auch großes emotionales Kino und vielleicht ist er einfach auch ein bisschen zu konventionell, weil ich finde zum Beispiel von der Form her, das ist ja nun ein Genie gewesen und warum geht sein mathematisches Denken nicht mehr in die Form ein? Dass das geht, wissen wir ja zum Beispiel von Matrix oder was ja auch ganz interessant ist, als der Code geknackt wurde, hat der Geheimdienst der Britische diese Information ja für sich behalten. Und da hätte man ja auch Bezüge zur Gegenwart herstellen können. Also diese Möglichkeiten schöpft der Film nicht aus. Aber die Figur des Turings bleibt trotzdem völlig unklassisch, weil er sich einfach nicht eindeutig festlegen lässt. Also man weiß bis zum Ende nicht, macht er das jetzt aus mathematischem Ehrgeiz oder möchte er wirklich den Krieg beenden? Also The Imitation Game, einer der Filme, der heute in die Kinos kommen. Keira Knightley spielt da übrigens auch noch mit, wollen wir noch erwähnen, für deren Fans. Der zweite Film, völlig anderes Thema, völlig andere Gegend. Wir sind jung, wir sind stark, heißt er. Und der könnte eigentlich nicht aktueller sein, denn der erinnert an die Tage in Rostock-Lichtenhagen, als Rechtsradikale ein Asylbewerberheim mit Vietnamesen angriffen. Wie geht denn der Regisseur dabei vor? Nähert er sich den Ereignissen im Dokumentarstil? Ja, ist ganz interessant, weil der Film ist zunächst schwarz-weiß gedreht und schwarz-weiß hat ja immer auch so einen dokumentarischen Touch, aber schwarz-weiß kann ja auch was Überhöhendes, auch Abstrahierendes haben. Und der Regisseur Burhan Kobani hat ja nun 3 Jahre wirklich recherchiert. Er wollte immer herausfinden, woher der Hass überhaupt kommt. Und natürlich, wenn man dann Biografien erzählt, muss man doch verdichten und verkürzen. Deshalb kann er ja nur Angebote machen. Und dafür ist dieses Schwarz-Weiß ist eben ideal, weil man immer mitbekommt, das ist jetzt eine Möglichkeit, aber es muss nicht so gewesen sein. Und gleichzeitig kommt durch das Schwarz-Weiße die Leere und Langeweile der Jugendlichen auch ganz gut heraus. Wenn man die Plattenbauten sieht, gibt es eben auch nie eine filmische Perspektive, wie die Jugendlichen auch keine Perspektive haben. Und dann zeigt der Film aber eben auch die Opfer. Also man folgt auch einer Vietnamesin durch den Alltag, die zu DDR-Zeiten natürlich ein Bleiberecht hatte, jetzt aber Asylbewerberin ist. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass diese Perspektive auch immer wieder miterzählt wird. Wir sind jung, wir sind stark und The Imitation Game. Beide Filme kommen heute Abend in die deutschen Kinos. Auf unserer Internetseite finden Sie auch die Texte dazu. Anke Lewicke war das, unsere Filmkritikerin. 8:24 ist es schon, 6 Minuten vor 8:30 und das ist Aldebert.